Zur Teilnahme an der 9. Vollversammlung der Asiatischen Parlamentarischen Konferenz in Kambodscha verließ eine Delegation der obersten Volksversammlung der DVRK unter Leitung des Vizeaußenministers Bang Myung-guk Abgeordneten der obersten Volksversammlung am 24. November mit einer Maschine Pyongyang.